Abschnitt 13 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Der Höhlenesel, ein paläontologisches Märchen. Scharf blies der Wind von Norden, Stoß auf Stoß. Dort über Steppenland der hohen Alp, wo nirgends Wald dem Wüten Halt gebot, doch unbekümmert um des Sturmes Treuen und um die Flocken, die im Wirbeltanz umhergetrieben irrten durch die Luft, hielt hier ein Rudel wilder Esel stand und ging, die Köpfe tief gesenkt zur Erd, der magern Heidennahrung gierig nach, dieweil ihr Oberhaupt, der starke Hengst, mit scharfem Auge blickte ringsumher und schnuppernd Luft in seine Nüstern zog. Da hob er plötzlich hoch den Kopf empor und lief, die großen Lauscher steif gereckt, dem Wind entgegen eine Strecke vor. Doch wie er jetzt die Löwin dort erblickt, die hinter Felsgestein sich hat geduckt, warf jählings er den schlanken Leib herum, trompetete sein schrilles Fluchtsignal und leichten Hufes stob das Volk davon. Vergeblich mühn, zwar von der Löwin nicht, die lässig trabend auf der Hufe Spur den Flüchtgen folgte, drohte die Gefahr, im Hohlweg aber vorn, wohin den Lauf die Fliehenden jetzt richteten, versteckt im Hinterhalt der grimme Löwe lag, ein leises Zucken lief durch seinen Schweif, auf schweren Pratzen ruht sein Mähnenhaupt, doch jeder Muskel war zum Sprung bereit. Galopp, Galopp, wie fliegen Scholl und Stein, schon sind die Stuten all vorbeigesaust, da stürzte auf den Hengst als letzten sich mit Wutgebrüll der Löwe, jähen Sprungs schlug er die Tatzen in den Widerrist und riss mit gierigem Zahn die Kehle auf, daß mit dem Blut das Leben schnell entrann. Noch stand er hochgerichtet auf dem Hengst und ließ, die Mähne schüttelnd noch einmal, die Luft erzittern vom Triumphgebrüll, dann nahm er mit gewaltigem Gebiss die Beute auf, warf sie in leichtem Schwung auf seine Schultern schnell und trug sie fort. Da, wo die Alp durch steilen Schluchtenwald nach Norden sich zu weiten Tälern senkt, da gähnte einst, wie heut ein Felsentor, zu einer dunklen Höhle, drin noch nie ein Sonnenstrahl den feuchten Fels geküsst. Nur Moderings erfüllte ihre Luft von Aasgebein, das da und dort, umschwärmt von Fliegen und von eklem Käfervolk, zerstreuet lag, ein Bild von Blut und Mord, die hier ihr Heim gefunden in dem Felsenhohl. Dorthin auf ausgetretenem Wechselpfad trug schnellen Laufs der Löwe seinen Fang, gefolgt von seinem Weibe, deren Aug vor Gier erglänzte nach dem leckeren Mahl. Ein Schwarm Hyänen drängte sich herbei, zu teilen mit dem fürstlich hohen Paar, in frecher List des Fleisches Überfluss. Jedoch ein einz'ger Schlag der Löwentatz trieb schleunigst weg das feige Diebesvolk zum Rand der Höhle. Dort verweilten sie, vor Hunger winselnd und mit schlaffer Zung, bis vollgesättigt sich zu festem Schlaf zurückgezogen hat das Paar. Dann erst erkühnten sich die Feigen wiederum zu neuen Schritten auf dem Diebespfad, was immer nur als Rest des Königsmahls zurückgeblieben, Haut und Fleisch und Bein, riss eine jetzt der anderen vom Maul, mit Knurren, Heulen, Zähnefletschen weg, bis sie gesäubert ganz den Felsentisch. So glaubten sie, jedoch im Felsgestein ein enger Spalt vom Unterkiefer barg, die eine Hälfte, die in Zank und Streit dorthin gefallen und dem gierigen Aug entgangen war, sie lag in guter Ruh, bis von dem Löwen und Hyänenvolk, das einst der Schrecken war des Alpgetiers. Der letzte Sprössling hatte sein Gebein zur Ruhe gebracht im Raum der Felsenkluft. Sie lag Jahrtausende versteckt, indes vom Dach der Höhle leise Tropf auf Tropf das Wasser träufelte und von dem Kalk, den es gelöst, mählig, Schicht auf Schicht, den Boden deckte schimmernd weißer Stein, der einem Riesensarkophage gleich den Höhlenlöwen und sein Opfer barg. So lag der Eselkiefer noch in Ruh, als längst die Alp die neue Zeit erblickt, als schon in Wäldern hell der Widerhall der Eisenaxt erschallte und im Bann des Mühlenrades lag der Bäche Flut. Da schufen sie in Schwaben, wo in Stadt und Land für eine Blüten reich an Zahl, als letzten noch den Höhlengrab verein. Mit Karst und Spaten zogen sie hinaus, ob Sonnenschein, ob Regen, hin zur Alp und wühlten sich den Gürteltieren gleich durch Kalk und Erde bis zur Tiefe durch, wo nackter Fels den Höhlenboden schuf. Ob sie nicht fänden, ältesten Getiers, Gebeine in der tausendjährigen Gruft, ob sie nicht stießen auf des Menschen Spur, der hier gehaust als nackter Wilder einst. Bald kam die Reihe an das Höhlenloch, und lauter Jubel hallte durch die Schlucht, als jetzt nach harter Mühe und saurem Schweiß in seiner urgewaltigen Gestalt und Wucht der Höhlenlöwe trat zu Tag. Schon hatte sich, wer tragen konnte, reich bepackt mit Schätzen aus der Vorweltzeit. Da rief der junge Doktor Franz: »Hallo, was schimmert dort in diesem Felsenspalt? Heraus damit!« Frohlockend hob er hoch den Eselkiefer. »Ha, ihr Freunde, seht, kam ich beim Höhlenlöwen kärglich weg, so hab im Höhlenesel ich Ersatz. Des Kiefer hier in meinen Händen liegt, dass es kein Löwenkiefer ist. Haha, ein Blinder sieht es wohl. Auch wissen wir, dass einst das Steppenland der Hohen Alp von wilden Pferden wimmelte, jedoch ein Asinus zu toll ist's, lieber Freund.« Der aber schmunzelte und schob den Fund behaglich in der tiefen Tasche Grund. Wer recht in diesem Meinungsstreit behält, das wird sich zeigen, wenn den Kiefer ich vor meinen Vater lege, den ihr all als einen Meister ersten Ranges kennt. So sprach er sicher, doch nicht gut erging's dem Jungen, als der strenge Alte sich die Brille hebend sorgsam Zahn um Zahn das seltene Fundstück scharfen Augs besah. Und dies soll sein ein richt'ger Asinus? O sieh doch, Vater, sieh doch das Gebiss! Gewiss ist es ein Equus, doch warum ein Asinus, der nie in unserm Land gefunden ward, das leuchtet mir nicht ein. Viel stärker ist des wilden Pferds Gebiss, so sieh doch nur des Kiefers Zierlichkeit. Da warf der Alte grimmig hin das Stück. Lass mich mit deinem Kiefer doch in Ruh, fürwahr, der Höhlenesel, der bist du. Der Höhlenesel, Scham und bitterer Groll, verfolgten ihn, wo er nur ging und stand. Ha, wenn es ruchbar wird, das Heer bewohrt, und statt bekannt durch die Geschwätzigkeit des Alten, nimmer könnt bewahren er des Wissens Ruhm, der seither ihn beglückt. So schlich er scheuen Blickes durch die Stadt. Da rannte um die Ecke gegen ihn sein Freund Georg. Ei, sieh da, welch ein Glück! Zu dir wollt ich in Eile, lieber Franz. Nun führt ein Zufall dich mir eben zu. Ein Wagen steht bereit. Komm mit, komm mit. Wir fahren auf die Alp ans Zwergenloch. Du weißt ja, wo sie neulich aus dem Lehm der Feuersteine, Horn und Knochen viel gegraben. Lass uns auch einmal dort unser Glück versuchen. Ja, vielleicht kann einer noch den höchsten Treffer ziehen. Nichts konnte lieber sein dem armen Franz, und schnell gerüstet eilt er mit dem Freund durch flinker Rosse Kraft den Bergen zu. Im grünen Tal, vom munterem Bach durchrauscht, ragt aus dem Grunde hoch ein Fels empor, verwittert, kahl, nur, wo sich händebreit ein Fleckchen Erde zeigt, durch Knabenkraut und Felsennelken kümmerlich geziert. Doch vorne, recht wie eines Hauses Tor, wölbt sich die Pforte in dem Kalkgestein zu einer Halle, die gewundenen Laufs im Leib des Berges Felsen aufwärts führt. Da lag von Forscherhänden aufgewühlt und hochgeschichtet Asche, Lehm und Stein, darin auch nicht der schärfste Kennerblick gefunden hätte von des Menschen Hand ein Stück Geräte. Doch beim Fackelschein trat aus der Nacht hervor ein Nebengang, den in Jahrtausenden kein Menschenfuß betreten, und in diesem Winkel ward des Spatens Eifer überreich belohnt durch Waffen und Geräte, die sich einst des rohen Höhlenvolkes stille Emsigkeit aus Horn geschaffen, Bein und Feuerstein. »Hurra«, rief Dr. Franz, »gemeinem Mann ist alles dies ein Nichts, weil nicht von Gold, doch uns, mein lieber Freund, welch reicher Schatz! Nun aber lass da vorn am Tageslicht uns ruhen aus an warmen Fels gelehnt und unsere Becher leeren, voll des goldenen Weins, den ich zur Fürsorg habe mitgebracht.« Da saßen sie, und von der Sonne Glanz, der von dem Stein zurück den Leib durchfloß, und von des Frankenweines Feuerkraft, entschwand gar bald der Höhlenlüfte Frost. Doch bald auch stellte sich der Schlummer ein, den Bacchus seiner Gabe zugesellt, wenn müde Zecher greifen nach dem Glas. Ein Haupt sank um das andere, da schlich zum Filzentor heraus ein kleiner Wicht, nur etlich Spannen hoch, von weißem Bart umflossen ganz das runzlige Gesicht, auf großem Kopf die spitze Wollenmütz. »Psst, psst«, rief er, den Finger auf dem Mund, »komm her, mein lieber Puck, und schau dir an, den Schläfer hier mit seiner goldenen Brill, das ist der Doktor Franz, den heute erst sein Vater einen Höhlenesel hieß. Nur weil der Alte glauben wollte nicht, dass je der Esel auf der Alp gehaust, wir aber, weißt du noch, wir sahen ihn, als wir noch Jungen waren, grün und zart. Wir sahen ihn in seiner wilden Kraft, dem Winde streitig machen seine Eil. Wir sahen auch, mir ist's, als wär es heut, dem Bildner jenes Volks, das hier gewohnt, auf unseren Seen stehend rückwärts zu, wie er mit scharfem Stein auf Rentiershorn das Bild des Esels ritzte, von dem Leu gepackt am Widerrist mit scharfer Klau, in einem Hohlweg auf der hohen Alp. Da hatte still gelegen einst der Mann und hatte zugeschaut dem blut'gen Strauß, den später seine kund'ge Hand getreu mit Feuerstein auf Rentierhorn entwarf. So reiche mir die Schaufel, lieber Puck, sie liegt geborgen in dem engen Gang, wo auch das andere liegt aus alter Zeit. Flugs eilte Puck hinweg und brachte bald die Rentierschaufel mit dem Jägerbild. Nun, sprach das Wichtlein Zwick, nun passe wohl auf die Gesichter unserer Schläfer auf, wenn sie erwachend diese Schaufel sehen. Schnell steckt er sie in Höhlenlehm, doch so, dass alsobald sie fallen mußt ins Aug. Da nahm ein Helmchen er von zartem Gras, und rückwärts huschend an die Felsenwand fuhr kitzelnd er den Schläfern in die Nas. Das Pusten beide Jählings fuhren auf. Was war denn nur beim Styx in meiner Nas? Mir scheint, wir schliefen, hat sie, Wohlgemut. Die Sonne, hat sie, und der starke Wein, die waren schuldig. Doch was seh ich dort, rief Doktor Franz, was steckt in diesem Lehm? Mit raschem Griff zog er das Stück heraus, doch kaum erblickte er das Wunderbild, so sprang mit gleichen Füßen er empor und rief, »Victoria, nicht bin ich mehr der Höhlenesel, wie mein Vater mich im Zorne nannte. Du bist Zeuge mir, dass ich das Bild im Lehme steckend fand. Der aber dies mit kühnem Stift entwarf, der hat den Esel auch belebt gesehen. So kann ich triumphierend rufen aus. Wer zweifeln will, der hat's mit mir zu tun. Heran, der Höhlenesel hat gelebt.« Ende von Abschnitt 13.